Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und dem ja. Menno, ich wusste, da war noch was. Auch mir. Und da ist noch was. Und mit Martin. Ja, hallo. Ja, wir haben es geschafft, trotz aller technischen Widrigkeiten und dem ersten Versuch, wo ich nicht die Aufnahmetaste gedrückt habe. Aber wenn ich jetzt mal gucke, jetzt habe ich tatsächlich ein rotes Licht am Rekorder und wir können länger aufnehmen als die ersten 10 Sekunden, nach denen wir merken, dass wir gar nicht aufnehmen. Ich weiß, weil wir gerade schon in der ersten im Fehlstart gesagt haben, was für eine Nummer es ist, jetzt auch zuverlässig, welche Nummer es ist, nämlich ist die 403. Und ich bin mir sicher, wir haben da einen guten Zahlenfakt zu. Ja, ich habe immer noch die HTTP-Codes mit der Corona-Krise gesynkt. Natürlich. Wir sind dieses Mal bei 403 forbidden, verboten. Und ja. Wir befinden uns ja jetzt gerade im Höhepunkt der Corona-Verbote. Ja, bist du sicher, dass es der Höhepunkt ist? Kontaktverbot. Ja, gut, man sagt ja, es wäre sinnvoll, jetzt nochmal Maßnahmen zu verschärfen, damit man wirklich die Kurve ganz nach unten drücken kann. Das Schöne ist, dass zumindest so erste vorsichtige Zeichen zu sehen sind, dass das wirkt, was wir hier gerade tun. Aber ja. Wir werden sehen. Also wenn ich so draußen gucke gerade hier, dann habe ich das Gefühl, je wärmer es draußen wird, desto weniger werden diese Maßnahmen ernst genommen von der breiten Bevölkerung. Insofern Daumen gedrückt. Ja, ja. Und außerdem hat man ja Christian Lindner, der jeden Tag das Gleiche ins Internet schreibt, nämlich, dass man die Maßnahmen lockern muss. Ja, kann denn niemand an die Wirtschaft denken? Genau. Ja, ich meine, was soll er machen als liberale Partei? Der kann keine Maßnahmen verschärfen. Ja. Aber man kann ja auch nach... Liberal heißt Maßnahmen lockern. Man kann ja auch nach Amerika gucken und sehen, was passiert, wenn du keine Maßnahmen unternimmst. Wenn du gar nichts Kohärentes tust. Ja. Aber das, wenn du zumindest zu lange gar nichts tust, ja. Ja, und dann auch noch alles verschlimmerst und dann noch falsche Ratschläge gibst und dann noch Leute rauswirfst und dann noch korrupt Leute rauswirfst und dann noch die kompetenten Leute nicht anhörst und dann noch von deinen Gouverneuren verlangst, dass sie dir in den Arsch kriechen, damit sie Unterstützung kriegen und so weiter und so fort. Das Lustige ist, und es ist natürlich überhaupt nicht lustig, ist, dass Trump sich seit dem Impeachment nochmal gesteigert hat. Ich weiß nicht, was er noch alles machen möchte bis November, um sich noch weiter zu steigern. Es ist schon fast nicht mehr denkbar. Also es ist jetzt auch relativ klar, dass er wiedergewählt wird. Insofern hat er noch ein bisschen Zeit. Naja, ich glaube, es ist nicht viel klarer als vorher, aber gut. Naja, also ich glaube... jetzt ist mir schlecht. Nein, die Krise spielt ihm, glaube ich, schon in die Hände, ganz grundsätzlich, weil kurzfristig. Don't change horses midstream, ja, das ist ja der klassische Satz, den man zum Midterm sozusagen der doppelten Präsidentschaft sagt. Und gerade in einer Krise ist das, glaube ich, ein zusätzlicher Pluspunkt. Vor allem auch, weil halt irgendwie die Alternative mit Biden jetzt nicht. Also ich weiß nicht, inwieweit der so gut mobilisieren kann. Der Biden, das ist ja, ich finde das so schade, dass er es wird, weil es war nicht der von Biden, den ich präferiert habe. Der von Biden. Also das hängt, die Sache ist natürlich die, die Republikaner versuchen gerade möglichst alle möglichst das Wahlrecht so umzubauen, was sie ja schon seit Jahrzehnten versuchen, erfolgreich, möglichst so umzubauen, dass die Leute, die gegen Trump stimmen würden, nicht wählen können. Dass man nur noch Trump wählen kann. Ja, insofern, wir werden sehen. Ich glaube, es ist noch nicht ausgemacht. Und ja, Biden ist ein, wie man das so neudeutsch sagt, ein Lackluster-Kandidat. Ich hätte mir fast alle anderen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten lieber gewünscht. Es gibt dann so ein, zwei, die schlimmer gewesen wären. Ja. Ja, also Bloomberg und Mayor Pete wären vielleicht Gillibrand war auch nicht noch so doofer gewesen. Ja, aber Gabbard, Ja, gut. Sagen wir so, es gab eigentlich mehr als einen, den ich mir lieber gewünscht hätte. Ja, fast das gesamte weibliche Feld wäre besser gewesen. Aber ja, da kann ich irgendwie ein bisschen, da kann ich zumindest nachempfinden, dass die Demokraten jetzt sagen, trauen wir uns, das ist jetzt doch totaler dieses Risiko einzugehen, wenn wir Trump jetzt abwählen müssen, dass wir dann auch noch mit einer Frau kommen. Ja, aber das ist doch totaler Blödsinn. Also jetzt erzähl mir doch mal, natürlich, es gibt genug Leute, die Bernie Sanders nicht wählen wollen oder Elizabeth Warren nicht wählen wollen. Aber es gibt auch genug Leute, die durch Biden halt null motiviert werden. Und wenn die dann ihr Leben riskieren müssen, so wie momentan in Wisconsin, wenn du wählen gehst, was dann vom Supreme Court auch noch unterstützt wird, dass Leute ihr Leben riskieren müssen, um zu wählen zu gehen, dann fragt sich halt schon, will ich wegen Biden mein Leben riskieren? Aber ich glaube, dass das die allgemeinen Wähler, die jetzt für Biden und nicht für die Frauen gewählt haben, dass sie das weniger auf dem Schirm haben. Dass sie mehr das, oh Gott, wir machen jetzt was, was wir noch nie gemacht haben. Wir probieren eine Frau Präsidentin werden zu lassen. Versus wir machen das, was schon immer, was wir schon immer machen. Also ich denke, dass meine Prognose, und die kann natürlich niemand jemals verifizieren oder negieren, ist, es ist völlig egal, wer gegen Trump antritt. Trump wird gewinnen oder verlieren ganz aus sich heraus selbst. Es ist vollkommen egal, wer gegen Trump antritt. Ich glaube wirklich. Gewinnen oder verlieren. Ich glaube tatsächlich, es ist wurscht. Ich glaube, ich bin ziemlich nah bei dir. Umso schade ist es, dass es irgendwie sowas Farbloses geworden ist. Genau. Er ist sein eigenes Zünglein an seiner eigenen Waage. Ich habe ja überlegt, ob Biden dann als Vizepräsident Obama wählt oder Michelle Obama. Ach, schön wär's. Oder vielleicht Elizabeth Warren, weil er hat ja versprochen, eine Frau zu wählen. Ich bin intrigued. Wieso meinst du, dass Trump sich selbst abschießt oder nicht abschießt? Ja, ich glaube einfach, die Wähler werden für oder gegen Trump stimmen und nicht, es ist, glaube ich, ziemlich egal, wer der demokratische Kandidat ist. Weil Trump ist so schlimm, entweder empfindest du das auch so, dass er so schlimm ist, oder du empfindest es nicht. Wer dann da bei den Demokraten aufgestellt wird, spielt, glaube ich, keine große Rolle momentan. Ja, also ich glaube auch, dass es im Wesentlichen daran scheitert oder nicht scheitert, ob die Republikaner mobilisiert werden können. Und mal sehen. Also ich hätte schon angenommen, dass die Leute, die jetzt merken, wie sehr Trump ihnen geschadet hat, obwohl sie ihn gewählt haben, dass die jetzt ins Denken kommen und sich überlegen, will ich vielleicht mal was anderes probieren? Und dass die von einer Frau oder einem Schwarzen total zurückschrecken würden. Aber gibt es denn die wirklich? Also wenn du da guckst, jetzt hat er irgendwie 60% Zustimmung in Sachen Corona-Management. Gehabt. Das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Aber ist aber für so eine Krisenumfrage niedrig. Also aber typischerweise ist whoever the fuck is in charge bei 80% plus, wenn irgendwie eine natürliche Katastrophe. Ich glaube halt, die Frage, die man sich im November stellt, ist, wollte Donald Trump mich umbringen oder nicht? Und da kannst du dann mit Ja oder Nein antworten und danach wirst du entscheiden. Und deswegen glaube ich nicht, dass es... dass es besonders eine Rolle spielt, wer der demokratische Kandidat ist. Naja, so wie er seine Steuergeschenke und so weiter macht, müssten dann theoretisch 99% gegen ihn stimmen. Naja, wir werden mal gucken. Ist er noch lang hin? Und mal sehen, ob bis dahin überhaupt diese ganze Corona-Geschichte so halbwegs in Grenzen ist. Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt, wo wir eh schon mehr anderen. Wie geht's uns denn so? Der Corona-Check-In. Ja, ich bin total hibbelig, weil heute kam irgendwie keine Folge vom Corona-Update und ich weiß nicht, was los ist. Ob die delayed ist oder warum die nicht. Keine Ahnung, ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe die von gestern gar nicht gehört, weil sie mich nicht interessiert hat, ehrlich gesagt. Ja, für mich ist es eher so Ritual als ich komme immer mehr zur Auffassung, dass wie krass es ist, wie gut es mir geht in dieser Krise noch. Mhm. Das liegt an vielen Faktoren, natürlich mein Job, meine Wohnung, was weiß ich. Aber mein Haus, auch offensichtlich, mein Pferd, ne? Ja. Auch offensichtlich so meine Veranlagungen, dass einfach gewisse Sachen mich, also natürlich fällt es mir alles schwer, aber gewisse Sachen entlasten mich auch, die in der normalen Zeit, also wenn alles normal ist, mich eher belasten, die jetzt halt gesellschaftlich einfach nicht verlangt werden von mir. Insofern ist es so eine Mixed Bag, aber ich befürchte, dass ich wahrscheinlich zur Spitze der Glücklichen gerade zähle. Ja, also ich glaube, man muss sich da seines Privilegs bewusst sein auch, und bei mir ist es ja auch so, dass ich irgendwie, mein Job läuft nach wie vor so weiter wie vorher, und auch ansonsten habe ich jetzt irgendwie keine wesentlichen Einschränkungen über die Ausgangsbeschränkungen hinaus. Aber gleichzeitig merke ich trotzdem, dass selbst ich, der jetzt nicht irgendwie Kinder betreuen muss den ganzen Tag und irgendwie homeschoolen und was nicht alles, merke schon, dass sich irgendwie alles anfühlt, als würde man bergauf laufen. So, also es hat irgendwie, Einkaufen ist eine absolute Horrorshow irgendwie, finde ich. Für mich ist es Pac-Man. Ja. 20, 30, 40 Geistern. Ja, Level 40 oder so. Genau. Ja. Und ja, es sind halt die kleinen Sachen, die mir zu schaffen machen tatsächlich. Also wenn man dann versucht, irgendwie abends einzukaufen und dann feststellt, oh, der Supermarkt hat jetzt irgendwie mal kurz vor den Feiertagen irgendwie auch noch die Öffnungszeiten verkürzt, damit noch mehr los ist. Ja, aber es ist halt irgendwie, wie gesagt, alles nichts, was wirklich, wo man wirklich drüber jammern kann. Man merkt halt nur einfach so, es ist irgendwie jetzt, ich bin auf jeden Fall nicht der durch diese ganzen Social Media Posts angesprochen sich fühlt, von jetzt hast du so viel Freizeit, jetzt kannst du folgende Serien und Bücher bingen. Ich habe noch niemanden gefunden, der sich da angesprochen hat. Ja. Ganz ehrlich. Der Tobi, fühlst du dich da angesprochen? Jein. Tatsächlich jein, weil ich hab gemerkt, dass mir so dieses Zuhause-Sein schon so ein bisschen entgegenkommt. Ich bin da in der Nähe von meiner Familie, wenn auch nicht dauernd mittendrin. Aber ich habe einerseits den Arbeitsweg nicht, der bei mir nicht ewig ist, ne? Also so zwischen einer halben und einer Stunde. Mhm. Das ist eher Durchschnitt. Ich habe den Arbeitsweg nicht. Ich habe meine Familie in der Nähe. Das heißt, wenn ich zwischendurch mal runtergurke, dann habe ich meine Lieben alle da. Und wenn ich zwischendurch mal gar nicht mehr weiß, wie ich mich auf die Arbeit konzentrieren soll, dann bügele ich halt schnell ein Hemd. Mhm. Und 10 Minuten später bin ich wieder in der Arbeit, habe auch noch einen Teil vom Haushalt weggearbeitet. Und das ist alles schon sehr angenehm. Ich habe so ein kleines Fingerboard, so ein Klimmzugbrett im Keller hängen, und ich werde total zum Viech, weil ich dreimal am Tag mich da kurz hinhänge. Und ich komme mehr zum Klavierspielen. Ich muss mich nicht mehr mit irgendwelchen Leuten treffen, auf die ich nur so halb Bock habe. Und ich meine, ja, ich kann mich auch nicht mehr mit Leuten treffen, mit denen ich mich gern treffe, aber das ist irgendwie, ich treffe ganz viele Leute irgendwie elektronisch meistens. Also ich muss sagen, ich vermisse es noch nicht so stark, und ich bin, ich fühle mich wenig eingeschränkt. Kommst du denn überhaupt dazu, die Hemden wieder zu verknittern? Du bügelst? Ja, ich ziehe die tatsächlich in unsere Sprintwechsel-Telcos an. Da werde ich dann immer belächelt. So, hey Tobi, du bist ja wieder businessmäßig unterwegs. Aber doch, die kann ich tatsächlich auch noch auftragen. Hm. Ja. Nee, aber ich muss sagen, ich bin auch, glaube ich, ein Sonderfall, weil bei mir irgendwie privat gerade alles drüber und drunter geht. Abgesehen davon, dass alle Kinder daheim sind. Hm. Aber ich muss schon sagen, zwei Dinge sind mir noch der Ausblick und die aktuelle Situation. Die aktuelle Situation ist schon so, wenn ich mir jetzt denke, es geht wieder in die Normalität zurück und ich fahre jeden Tag in der Früh, wenn es gerade hell wird, raus in die Arbeit und komme dann abends heim, rechtzeitig zum Abendessen. Dann kann ich Abendessen, kurz mit den Kindern und der Frau spielen und dann geht's wieder ins Bett. Und es kommt mir irgendwie falsch vor. Das ist, ich habe auf diesen Tagesrhythmus gar keinen Bock. Also vielleicht lerne ich was draußen, mache mir Homeoffice oder so. Mhm. Aber ich meine, dann bin ich halt allein daheim, weil alle anderen im Kindergarten sind und in ihren Jobs. Aber gut, ja, keine Ahnung. Also es ist irgendwie eine andere Lebensweise und die an sich ist nicht schlimm, sondern interessant. Und der Ausblick ist halt, das Schlimmste kommt ja alles noch. Also wir sind ja noch lange nicht da, wo es dann anfängt, eng zu werden. Anderen Ländern geht es schon viel schlimmer, aber wir haben erstaunlicherweise unglaublich niedrige Opferzahlen. Aber ich meine, die Seuche breitet sich auch bei uns aus und auch unter meinen Lieben sind alte Leute und so, Leute aus der Risikogruppe. Meine Eltern gehören dazu. Es bringt nicht viel, sich darüber Sorgen zu machen. Aber das ist so, das ist halt jetzt ein Marathon. Und deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht im Vorfeld verrückt machen, weil ich das Gefühl habe, entweder geht der Spuk irgendwie vorüber, dann geht es wieder normal weiter, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Oder es kracht halt irgendwann richtig. Und dann kann ich mir immer noch Sorgen machen, wenn es dann passiert. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Schlusspunkt für diese Rubrik und lässt mich dann nahtlos weiter überleiten in die News. Wir fangen an mit den BAFTA Awards, die ich diesmal überhaupt nicht mitbekommen habe. Ja, ich auch, nur so am Rande. Aber ihr hattet doch jetzt so viel Zeit. Also Tobi, manchmal kommt mir das gerade so ein bisschen seltsam vor, weil du hast ja die letzten Folgen immer so Science-Fiction-Romane vorgestellt. Und jetzt da habe ich das Gefühl, ich bin selber in einem gelandet. Weil du stellst dich ja immer so vor, ja, das ist eine Welt, in der alle Menschen mit 12 Jahren 5 Jahre lang schlafen. Oder das ist eine Welt, in der die Menschen keine Farben kennen. Und jetzt sind wir halt in einer Welt, wo alle zu Hause bleiben. Da habe ich mir auch überlegt, wie ist denn das, wenn wir alle niemals Immunität kriegen werden, werden wir uns einfach mit dem Zustand dann arrangieren und dann so wie Running Sushi so Strecken bauen, wo dann unsere Waren hin und her fahren und man geht dann raus spazieren, immer im Abstand von 20 Metern zu den anderen Leuten und solche Sachen und die ganze Gesellschaft baut sich dann so drumrum. Also ja, es fühlt sich wirklich so seltsam an. Insofern die BAFTAs, ja, die waren auch virtuell dieses Jahr und gewonnen hat eins meiner großen Lieblinge von letztem Jahr und das ist Outer Wilds. Interessanterweise abgeräumt insgesamt haben Outer Wilds mit 3 Preisen und Disco Elysium mit 3 Preisen, also die Indie-Spiele. Nice. Vor allem sowohl Control als auch Death Stranding haben so Trostpreise gekriegt. Control für die Schauspielleistung des, ich wollte sagen Gärtners, es ist kein Gärtner, Janitor. Das ist ein Janitor? Hausmeister, genau. Marti Suasalo hat da gewonnen und Death Stranding hat den Preis für das Technical Achievement bekommen. Ja. Okay, was ist das? Was ist was? Das Technical Achievement. Von Death Stranding, du musst erstmal so ein Baby in so einen Glaskasten bringen können. Das schafft nicht jeder. Nein, also das Technical Achievement. Auch sich so viel Zeug auf den Rücken zu schnallen, ist durchaus ein Technical Achievement. The best innovation in gameplay or technology. Ja, also das Motion Capturing war schon ganz gut. Ansonsten. Weiß ich nicht. Ich finde es abgefahren, was Death Stranding, wo Death Stranding seine Awards, seine Trostpreise gekriegt hat. Alles so Artistic Achievement, Audio Achievement, Animation. Ja, das ist halt, also alles, das sind halt die Kategorien, die Science-Fiction-Filme bei den Oscars gewinnen. So. Hm. Audioschnitt und irgendwie so Kram. Mhm. Tja. Hm. Und das British Game of the Year ist Observation. Puh, da denke ich mir auch, wenn das das Beste war. Hm. Naja. Naja, Barber Is You hat ein paar zweite Preise gekriegt. Hm. Genau, also da gibt es einige gute Spiele, die nominiert waren. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, wir verlinken da mal die Liste. Da lohnt sich's immer, irgendwie mal durchzugucken, was man sich noch nicht angeguckt hat. Kommen wir zu dem nächsten Thema auf der Liste und da geht es um Epic Publishing. Genau, Epic will ein bisschen, macht ein bisschen auf die Frau Purna, ein bisschen auf Annapurna für, ich weiß jetzt nicht, AAA, AA, irgendwie so. Annapurna für Reiche. Annapurna für Reiche und hat sich drei Studios gesichert, und zwar Remedy, die Control gemacht haben, Playdead, das Studio von Limbo und Inside, und Gen Design, das neue Studio von Fumito Ueda, der seines Zeichens Shadow of the Colossus und The Last Guardian und Ido gemacht hat. Hm. Also sehr spannend, meines Erachtens. Hm. Und die werden, die haben wohl einen ziemlich guten Deal gemacht mit Epic und können dann, glaube ich, auch sehr kreativ an neuen Projekten sitzen. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle Spiele, die da rauskommen. Das klingt gut. Mhm. Sehr cooler Deal. Natürlich die auch. Ihr Fortnite-Geld, das können sie jetzt auf Dinge werfen. Natürlich auch immer schade, wenn irgendwie bisher unabhängige Studios dann unter Flagge fahren. Aber da geht die Reise halt hin. Ja gut, zumindest steht da Full Creative Freedom and Ownership. Also die Studios behalten ihre IPs und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Naja, aber ist halt die Frage, ob jetzt das nächste Ueda-Spiel dann für die PlayStation kommt oder halt nur für PC. Ja, das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Wobei bei Playdead hatte ich das Problem ja letztes Mal schon, dass das ein Jahr lang Microsoft Exclusive war. Ich hoffe, dass die Spiele dann schon auch noch kommen. Wenn nicht, dann, ja, das ist überhaupt so mein Hauptproblem mit Epic, dass die sich halt nur auf PC, nur um PC kümmern, und das ist halt die Plattform, die bei mir nicht geht. Und die Mac-Plattform, selbst wenn sie da auch was machen würden, ist halt so am, mir fallen nur Kraftausdrücke ein. Ja. Also spielerisch schwierig, sagen wir mal so. In der Tat, in der Tat. Naja, wir werden es im Auge behalten und wir werden auf jeden Fall über diese drei Studios noch in Zukunft berichten, weil da erhoffen wir uns gute Dinge. Ja, also eigentlich ist da ja als Nachklapp noch der Satz gesagt, eigentlich ist es eher verrückt, wie wenig Sony gerade macht, was Studios angeht. Also irgendwie, aber Sony ist eh gerade ein bisschen strange, wie die. Ja, wo du das schon sagst, es gibt ja jetzt die ersten Bilder des neuen Controllers, und du bist für mich erstaunlich negativ gewesen auf Twitter. Magst du was dazu sagen? Ich war so negativ, weil es sah so aus, als wären die Knöpfe eingelassen. Ah. Ich habe dann mehr Bilder gesehen und das sind sie nicht, die sind einfach bloß durchsichtig. Und eingelassene Knöpfe kannst du halt nicht mehr drücken, vernünftig. Deswegen hatte ich voll Angst. Ansonsten, es sieht ein bisschen, ich finde, der sieht halt so futuristisch gewollt aus, aber jetzt nicht so, dass es mich besonders überzeugt hätte. Das Hauptfeature, was jetzt sie vorgestellt haben, sind eigentlich zwei Dinge, zwei Hauptfeatures. Erstens, er wird zweifarbig. Also schwarz plus eine andere Farbe. Vielleicht haben sie da ein bisschen auf die Joy-Cons von Nintendo geguckt, wie irre man da Geld machen kann, wenn du den Joy-Con in einer anderen Farbe bringst und dann Animal Crossing draufschreibst. Oder nicht Geld machen kann, weil du es nicht produziert kriegst, wer weiß. Und auf der anderen Seite ist die Leuchtleiste nach oben gezogen und geht so um das Touchfeld rum. Das finde ich jetzt nicht besonders hübsch, muss ich ganz sagen, aber vielleicht ist es okay. Also im Grunde haben sie halt jetzt einfach bloß ein Bild hier hingezeigt. Was ich immer noch toll finde, sind die Features von dem Controller. Das ist also dieses Haptic Feedback. Wenn sich das gut anfühlt, dann bin ich auch versöhnt. Und er hat einen Honk-Button. Ja, genau. Und er hat einen Button. Also der Share-Button heißt nicht mehr so, sondern das ist jetzt der Create-Button. Und der hat ein Symbol, das so aussieht wie die Gans aus Untitled Goose Game, wenn die honkt. Genau. Ja. Tobi macht das sehr gut. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass The Last of Us 2 verschoben wurde? Ich glaube nicht. Aber habe ich das eigentlich aufgeschrieben? Ja, okay, gut. Du musst nur gerade an was denken, was dann im Konsum kommt. Aber das kommt im Konsum, ich habe es aufgeschrieben. Weil das passt ja jetzt ganz gut dazu. The Last of Us 2 ist verschoben worden, zum zweiten Mal, und zwar indefinitely. Also man weiß nicht, wann es kommt. Ja. Und das Interessante ist, dass es wohl nicht daran liegt, dass das Spiel nicht fertig ist, sondern tatsächlich an den physischen Kopien, dass die nicht hinkriegen momentan. Ja, faszinierend. Und das finde ich schon erstaunlich, dass physische Kopien, bei so einem Spiel immer noch so wichtig sind, dass man den ganzen Release verschiebt. Ja. Weil ich glaube schon, so sehr ich jetzt gesagt habe, ich habe wenig Zeit, ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt nach The Last of Us 2 dürsten würden. Hm. Und dadurch, dass nicht klar ist, wie lange die Corona-Sache dauert, haben sie halt auch kein neues Release-Date. Faszinierend. Also mich fasziniert es jetzt deswegen so vor allem so, weil ich halt irgendwie, es gibt ja auch durchaus andere Spiele, die gerade releasen und released haben und auch anscheinend weniger Probleme hatten mit den Physical Copies. Also Final Fantasy VII Remake zum Beispiel, da gibt es ja durchaus auch viel, was man sich da noch als Special Edition und Kram kauft potenziell, und das scheint soweit alles zu funktionieren. Schwierig zu sagen, woran das liegt. Hm. Vielleicht haben sie auch beschlossen, okay, wir ziehen das jetzt in die nächste PlayStation-Generation und machen dann so ein Double-Release und machen es dann doch als System-Seller. Oh, was weiß ich. Schwierig zu sehen, aber ja, also das Komische ist, das, was Sony sagt, ist gar nicht so schlimm, aber dieser ganze Rollout, den sie dieses Jahr machen mit der neuen Konsolengeneration und letztes Jahr auch, der wirkt irgendwie nicht so, als hätten sie alles im Griff. Ja, also er ist halt auch geprägt von Verschieben und so. Also sie wollten ja eigentlich auf der GDC irgendwie ein bisschen was announcen. Das konnten sie halt dann nicht. Das haben sie halt dann irgendwie so ins Internet geblasen. Und dann war das halt aber eigentlich eher so Developer-Facing-Content. Das hatten wir in der letzten Woche ja gesagt, so dass da irgendwie dann, wie viele Flops sind hier und wie viele Flops sind da. Und irgendwie fühlte sich das von der Message her so nicht gerichtet an. Und ich glaube, da setzt sich einfach der Trend fort, dass Sony da nicht so gut anscheinend umdisponiert in Sachen, wie kommunizieren wir unser Ding jetzt, wo wir umplanen müssen. Ja. Ja, und wie gesagt, die Studios announcen alle außerhalb von der Sony-Bubble. Aber wo wir auch bei Sony sind, können wir noch schnell das letzte Games-News-Thema anhängen. Es gibt nämlich jetzt Below, wir erinnern uns, das ehemals Microsoft-Exclusive-Spiel von Capybara gibt es jetzt auch für PlayStation. Genau, war mehr so ein Shadow-Drop für mich, weil das Lustige war, ich habe davon erfahren, weil ich gesagt habe, ich möchte wissen, wenn es auf dem PC reduziert ist. Hm. Und deswegen hat Steam mir eine E-Mail geschickt und dann habe ich gedacht, vielleicht, wenn es jetzt reduziert ist, gibt es das auch auf der PlayStation, und mein Riecher war richtig. Mhm. Es gibt wohl auch ein Update des Spiels, ich weiß nicht genau, was sie geupdatet haben, aber ja, finde ich schön und danke Steam für die Benachrichtigung. Ja, also habe ich mir jetzt irgendwie auch geshoppt für, wenn ich dann mal mein Pile of Shame abgearbeitet habe. Mal sehen, ob das dieses Jahr noch passiert. Also ist im Sale momentan, glaube ich, noch. Ja, wir haben auch noch tatsächlich Apple News, nämlich Apple hat Dark Skies gekauft, was ich durchaus bemerkenswert finde. Dark Skies ist/war eine sehr gute Wetter-App, vorausgesetzt, man bewegt sich auf dem nordamerikanischen Kontinent. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie gute Radardaten hat und mit diesen Radardaten sehr zuverlässig Regen quasi vorhersagen kann. Halt auch so kurzfristig im Sinne von, hey, in einer Stunde regnet's und dann in zwei Stunden hört's wieder auf. Und kann dir halt dann eine Push schicken, irgendwie, ja, jetzt, wenn du jetzt losfährst, dann schaffst du es noch ohne Regen und solche Sachen. Fand ich immer sehr gut, wenn ich es benutzen konnte. So, hierzulande scheitert es halt daran, dass die Radardaten nicht drin sind. Man könnte sich jetzt erhoffen, dass wenn da Apple dahinter steht und das ins iOS mit reinsaugt, dann die Radardaten auch weltweit irgendwie sinnvoll da reingepumpt werden und lizenziert werden. Mal sehen, wo die Reise dahin geht. Ich glaube, wir haben immer noch keinen öffentlichen Nahverkehr in München. Doch, solltet ihr eigentlich. Also könnt ihr jetzt. Jetzt haben wir also das wenn, jetzt. Also wenn ihr es nicht habt, dann scheitert es am MVG. Okay, muss ich gleich nochmal gucken. Habt ihr das auch gehört, dass momentan die Wetterprognosen schlechter sind, weil es weniger Daten gibt, weil keine Flugzeuge mehr fliegen oder so wenig Flugzeuge fliegen? Stimmt das? Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es hört sich plausibel an. Aber das ist ja, wie man in letzter Zeit häufiger merkt, nicht unbedingt ein Indikator. Ja. Ja, kommen wir zum Konsum. Und als erstes empfehle ich etwas, was hier von jemandem aus dieser Runde produziert wird, nämlich Guided Tour. Marcel ist nämlich jetzt unter die YouTuber gegangen und spielt The Last of Us mit einem Fokus auf Perspektive aus Developer-Sicht und erzählt dann immer so ein bisschen, was er jetzt da gerade sieht, was in der Spieleentwicklung irgendwie relevant war und wie das damit zusammenhängt, wo das herkommt. Und das ist durchaus sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Das Lustige war, also das war so eine Mischung aus, ich habe jetzt doch mal 5 Minuten, es gibt keine neuen Spiele und was spiele ich denn jetzt? Das nochmal, ach, The Last of Us ist irgendwie, kann ich ja jetzt als Vorbereitung nochmal spielen für The Last of Us 2. Und dann habe ich gemerkt, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon ein bisschen angedeutet, dass ich endlich kapiert habe, wie man auf der PlayStation Sachen aufnehmen kann. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich das Mikro, in das ich gerade reinspreche, auch da anschließen kann und dann sogar die PlayStation den Ton mit reinmischt, da war ich dann ganz begeistert und habe eine Testaufnahme gemacht, ob das denn sinnvoll ist. Die Folge 0 mit Journey, oder? Genau, da ist auch völlig falsch ausgesteuert, sodass ich viel zu leise bin. Aber gut, man lernt ja. Ja, das Interessante ist, diese Walkthrough durch The Last of Us wird wirklich so eine sehr genaue Betrachtung, fast so sezieren des Spiels. Was steckt da Game Design technisch alles drin? Hm. Ich nehme mir mittlerweile, so ein Format entwickelt sich ja, in jeder Folge so ein Topic vor. Also die letzte Folge, die jetzt heute lief, ging zum Beispiel um Entspannung, so durchschnaufen, eine Ruheszene. Danach kommt dann Überraschung als Thema. Also wie nutzen Spiele so Überraschung? Und dann immer an so einem 20-minütigen Ausschnitt ungefähr schaue ich mir an, wie macht das Spiel das und was macht es da? Und wirklich die kleinsten Details, und es ist unglaublich jetzt im Nachhinein für mich, wie viel Arbeit in dieses The Last of Us geflossen ist. Denn da ist ja wirklich alles anders. Also du gehst da 2 Meter und jedes Asset ist einzeln gebaut, gefühlt bis auf die Whiteboards. Die Whiteboards sind alle gleich. Also beim echten Leben auch so. Und wenn du das mal mit anderen Spielen vergleichst, gerade Open-World-Titeln oder so, wo dann wirklich halt, ja, da ist das rote Strauch, den habe ich 8 Milliarden Mal schon gesehen in dem Spiel. Und dann ist halt da wieder der Baum und wieder der Stein und wieder der Stein und nochmal der gleiche Stein. Und alles sieht halt so aus wie so eine fast schon generierte Landschaft. Das ist schon wahnsinnig krass. Und es gibt viele, viele kleine Details, die ich nicht beim ersten Mal spielen, nicht beim zweiten Mal spielen gemerkt habe. Und ich denke, es ist auch eine gute Übung für Game Designer, sich ein Spiel vorzunehmen und währenddessen drüber zu labern, was man sieht, weil man dann erst die Details entdeckt. Ich denke auch ganz grundsätzlich, wenn man neue Dinge lernen will, ist es immer gut, irgendwas zu disassemblen, was man gut findet. Ja, also ich habe irgendwie auch mal diese Doku über die Koli Monkeys gemacht und wollte halt die so machen wie hier Double Fine. Und dann habe ich mir halt auch irgendwie Double Fine, so eine Episode von der Double Fine-Doku genommen und halt wirklich bin da Szene für Szene durchgegangen und habe das analysiert, wie die das machen. Und ich bilde mir ein, ich habe ein bisschen was gelernt dabei und das dann irgendwie auch da umgesetzt. Nicht, dass ich sagen würde, ich bin jetzt genauso gut wie die oder so, aber zumindest um so mal in was reinzukommen, was neu zu lernen. Ich glaube, das ist immer eine gute Sache, wenn man sich dann irgendwie was vornimmt und das zerlegt und dann guckt, wie funktioniert das eigentlich. Ja, vor allem die langjährigen Hörer dieses Podcasts wissen ja, wie skeptisch ich die ersten paar Jahre gegenüber The Last of Us war und auch gar nicht reingekommen bin. Und mittlerweile kann ich sogar das Tutorial wertschätzen. Sogar das Tutorial. Ich habe das Gefühl, es ist eher für Leute gemacht, die schon viel spielen und für Leute, die es vielleicht schon mal gespielt haben, das Spiel. Also ich fand es jetzt beim dritten Mal das Tutorial spielen viel angenehmer, viel sinnvoller auch als beim allerersten Mal, als ich damit das Spiel lernen sollte. Du hast ein Tutorial für das Tutorial. Das sagt vielleicht mehr über mich aus, vielleicht aber auch mehr über das Spiel, ich weiß es nicht genau. Ja, also auch ein sehr, sehr faszinierender Titel, um den so im Detail auseinanderzunehmen. Definitiv. Genau, Guided Tour, The Last of Us, vielleicht findet man es über die Suche, ansonsten jetzt hier. Es ist in den Show Notes verlinkt, auf dem Kanal von Zeitweise. Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Agenda und da geht es um The Room VR, A Dark Matter. Ein Spiel, das ich zwar besitze und das auch schon gespielt wurde in diesem Haushalt, das ich aber noch nicht gespielt habe. Ich kann also nur darüber sprechen, wie man aussieht, während man es spielt. Und es scheint atmosphärisch sehr dicht zu sein. Also Luzi hat sich ein paar Mal richtig erschreckt und war sehr immersed. Wie siehst du denn das? Ja, weil Luzi ist ja auch so ein The Room-Fan, oder? Genau. Zumindest habe ich das so im Hinterkopf. Ja. Ich habe nicht viel gespielt. Ich habe den Prolog gespielt und das erste Kapitel ein bisschen. Es war erstaunlich, wie The Roomig The Room VR ist. Also es auf der einen Seite fühlt es sich an, als hättest du schon 200 Mal gespielt. Weil es gibt halt einfach sehr viele The Room-Teile mittlerweile und sie sind dann auf eine gewisse Weise schon alle sehr gleich. Ja. Das VR bietet sich super gut dafür an, weil du halt die Sachen, die du auch auf dem iPad so touchy machst, halt dann in VR touchy machst. Insofern, das ist schon eine gute Umsetzung. Ich fand es auch optisch eine gute Umsetzung. Es hat sich ein seltsamer Effekt eingestellt, von dem ich nicht erwartet hatte, nämlich wahrscheinlich hätte ich mich ähnlich gefühlt, wenn jetzt einfach ein neuer The Room-Teil rausgekommen wäre auf dem iPhone, iPad. Und zwar dieses, ja, aber irgendwie müsste jetzt mal wieder was Neues kommen, Gefühl. Ja, also das war mein bisheriger Eindruck von The Room. Ich fühle mich gut unterhalten, aber die Reihe ist langsam ein wenig ausgelutscht. Verstehe. Ja, aber ich glaube definitiv einer der VR-Titel, die sich lohnen, oder? Ja, macht alles das richtig, was ich bislang Gutes in VR gesehen habe. Also gerade so, was das Haptische angeht, ist es schon en par mit Job Simulator oder Batman VR. Gut, wir bleiben bei VR. Ich sage nämlich nochmal was zu Alex. Es begab sich nämlich, dass nach der letzten Sendung, wo ich sagte, ich kann den Prolog spielen und dann kommt der erste Ladenbalken und der bleibt hängen. Und kurz nach der ersten Sendung, nach der letzten Sendung, kam tatsächlich das Update und sie haben diesen Bug gefixt. Und ich konnte dann tatsächlich weiterspielen. Und das habe ich auch getan. Ich glaube, ich habe mittlerweile so, weiß nicht, 6-7 Stunden in dieser Welt verbracht. Und es ist sehr, sehr gut. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Sie machen sehr viel richtig, was VR angeht. Ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der relativ wenig Probleme mit Motion Sickness hat, dankbarerweise, und habe dementsprechend jetzt auch die Steuerung umgestellt darauf, dass ich mich frei bewegen kann mit Joystick. Die Standardeinstellung ist ja, dass du so quasi teleportierst, indem du halt irgendwie sagst, als nächstes möchte ich dastehen und dann hüpft dein Avatar dahin. Und das kannst du auch noch machen, wenn du die freie Steuerung hast, aber du kannst dich halt auch wirklich mit dem Joystick frei in der Welt bewegen. Und das ist nochmal sehr viel mehr immersive sozusagen. Also man ist nochmal sehr viel mehr drin. Klar wird einem, wenn man sich zu schnell da dreht, ein bisschen schwindelig oder so. Aber ich habe das Glück, dass es mir nicht so Probleme bereitet. Ganz grundsätzlich, es ist auf mehreren Ebenen sehr gut. Du hast keine Gravity Gun wie in den anderen Half-Lives, sondern du hast Gravity Handschuhe. Und das ist halt insofern ganz cool, dass du halt dann quasi mit deiner Hand irgendwo hin zeigst und dann so aus dem Handgelenk quasi schnippst und dann fliegt das Ding auf dich zu und dann kannst du es mit deiner Hand fangen. Und das ist ein richtig gutes Gefühl irgendwie, wenn du so Sachen quasi zu dir her teleportieren kannst mit diesem Handschuh. Sie machen viel richtig, was Inventory Management und so angeht. Also du hast quasi zwei Inventory Slots, die du frei hast. Kannst du jeweils an deinen beiden Händen, also am Unterarm sozusagen, am Handgelenk Unterarm accessen. Da kannst du Sachen reinstecken. Das sind die sogenannten Handholds, glaube ich. Und du hast für Sachen, die du regelmäßig brauchst oder wo du viel von findest, die kannst du in den Rucksack werfen. Das ist vor allem Munition und Upgrade-Material für deine Waffen. Und das kannst du eben auch so zu dir herschnicken, fangen und dann nach hinten quasi über die Schulter in den Rucksack fallen lassen. Und wenn du dann Munition brauchst, greifst du auch einfach nach hinten in den Rucksack, ziehst es raus und steckst es in deine Pistole. Das macht richtig Spaß. Vor allem, was ich auch sehr cool finde, ist, dass es halt tatsächlich einen guten Kompromiss von wie nervig es eigentlich ist, eine Waffe zu bedienen, findet. So, weil du musst halt irgendwie dieses Ding nachladen und du musst das Magazin rausmachen und irgendwie ein neues rein und dann Schlitten nach hinten, klick, klack, und dann kannst du halt erst schießen. Und gerade dadurch, dass die Munition jetzt nicht, also Munition ist rar im Zweifel eher, und du brauchst halt irgendwie auch so 2-3 Schuss im Regelfall für die Gegner. Und bist du halt oft in der Situation, dass dieser Zombie auf dich zuwackelt und du jetzt gerade erstmal nachladen musst. Das macht dann durchaus Druck und Atmosphäre. So. Was auch schön ist, du bekommst dann im späteren Verlauf, und ich glaube, das ist kein großer Spoiler, eine Taschenlampe. Und die Taschenlampe ist fest installiert an einem deiner Handschuhe, also am linken im Regelfall. Ah. Und das hat halt natürlich auch zur Folge, dass wenn du deine Waffe nachlädst, dein Handschuh halt gerade irgendwo rechts raus zeigt und du gerade nichts siehst, weil die Lampe halt dahin leuchtet. Ja? Also es macht da irgendwie sehr viele interessante Dinge mit den Tatsachen, dass deine Hände halt nicht immer geradeaus zeigen, die auch zur Atmosphäre beitragen. Und dann stehst du halt plötzlich im Dunkeln, weil du gerade deine Waffe nachladen musst und siehst gar nicht, was jetzt vor dir passiert. Und es ist durchaus sehr gut gemacht. Es ist atmosphärisch dicht. Es ist gruselig. Und ich freue mich drauf, es weiterzuspielen. Das ist richtig gut. Nice. Das klingt nice. Wenn wir schon bei VR sind, ganz kurz reingeschoben. Ich war ja ein großer Fan von The Invisible Hours, wo du so als Geist mehr oder weniger ein Theaterstück dir, also ein kein echtes Theaterstück, sondern eine Inszenierung anguckst und immer sagen kannst, wo du dich hinstellst. Da gibt's ja mittlerweile auch einen 2D-Modus davon, was ich eine kluge Entscheidung fand. Aber sie haben ihn ziemlich verkackt. Ach. Der funktioniert genauso wie der VR-Modus und es macht natürlich keinen Spaß, das so zu bedienen wie in VR. Ja, schade. Schade. Ja, kommen wir von einem Spiel zum nächsten. Es gibt downloadable Content für Control. Genau, ich habe mir den Season Pass geholt. Das ist jetzt der mittlere Teil, der da kommt. Und davor gab es noch so einen Arena-Kampf als DLC. Der war, glaube ich, kostenlos. Und es wird dann noch ein DLC geben. Jetzt ist Foundation erschienen. Das spielt man sozusagen nach dem Hauptspiel einfach weiter. Die Story geht auch sozusagen nahtlos weiter. Und Mini-Spoiler, du befindest dich dann in so einem Art Höhlensystem, wie es halt schon heißt, Foundation. Die Foundation, das ältesten Hauses, das Fundament des ältesten Hauses, genau. Mhm. Und muss da dann Aufgaben erledigen. Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit gekommen, aber ich muss sagen, es ist eine schöne Abwechslung, dass du mal andere Räume hast, aber die sehen halt fast alle gleich aus. Hm. Du hast wenig Story, die dich so treibt, was ja schon, also irgendwie beim Hauptspiel war es immer, ich war gespannt, was kommt denn hier noch? Dieses Spiel überrascht mich überall. Was hat dieses Haus noch für mich zu bieten? Und da latsche ich halt jetzt durch Höhlen durch, die alle den gleichen roten Sand haben. Bis jetzt bin ich noch nicht so wahnsinnig, sagen wir mal, begeistert. Es gibt ein paar neue Fähigkeiten und ein paar neue Gegnertypen, aber das ist nicht der Hauptteil, der Control so cool machte, fand ich. Sondern so dieses skurrile, schrullige Setting. Und davon gibt es mir zu wenig. Also da habe ich gerade das Gefühl, ja, sie haben halt was sich überlegt, was nicht so aufwendig zu bauen ist. So ein paar Stalaktiten und ein paar Stalagmiten und die wiederholen sich die ganze Zeit. Also irgendwie das, was The Last of Us nicht gemacht hat, ist im DLC drin. Vielleicht nimmt die Story irgendwann noch Fahrt auf, aber bis jetzt bin ich nur ganz nett unterhalten, aber nicht wahnsinnig begeistert davon. Weil du auch nochmal gerade das aufgreifst, das wollte ich noch kurz zu Alex anmerken. Es hat so ein bisschen das gleiche Half-Life-Problem wie alle Half-Lives, nämlich dass dieses Element von die Umgebung besteht aus sehr unterschiedlichen Elementen nicht gegeben ist. Sprich, du findest irgendwie 80.000 Mal den gleichen Benzinkanister. Aber das tut jetzt meiner Unterhaltung zumindest keinen Abbruch. Ich fand es nur lustig, dass du das vorher gesagt hast. Ja, das fand ich ja bei The Last of Us so lustig, weil das ja super organisch ist und alles handgecraftet. Aber dadurch, du siehst halt meilenweit vorher, wenn so ein Schleichlevel kommt, weil dann plötzlich alles so geometrisch wird, die Kisten dann so im 90-Grad-Winkel da stehen. Dann denke ich mir, haben sie es echt nicht hingekriegt, das ein bisschen besser zu kaschieren? Das ist schon witzig. Ja, da bin ich gespannt, ob das dann im neuen der Fall sein wird. Ja, dann wir sehen. Noch eine Videoempfehlung, die ich selber noch nicht gar nicht geguckt habe. Und zwar gab es ja eine Art virtuelle GDC, wo ein paar Leute, die ihre Talks nicht halten konnten auf der GDC, die von zu Hause gehalten haben. Und unter anderem gibt es da einen Baba Is You Talk. Tobi, konnte ich dich überzeugen, dass du den Film nicht guckst? Ich bin noch nicht, ich habe ihn angefangen, aber erst ganz, ganz wenig. So wie ich habe nur den Avi, ich habe vergessen, wie er heißt, den Entwickler gesehen und der ist irgendwie ein lustiger Kerl. Der ist sehr, also ich habe ihn 5 Minuten gesehen und glaube sofort, dass Baba Is You aus seinem Kopf kommt. Das ist sehr lustig. Der fängt an und erzählt, ja, es gibt jetzt wahrscheinlich zwischendurch ein Rauschen, weil mein Rechner lüftet ab und zu. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Außerdem gucke ich manchmal in diese Richtung, weil da sind meine Folien. Jetzt trinke ich mal einen Schluck von meinem Tee. so total literal. Und irgendwie... I don't know. Also ich bin begeistert von ihm. Ich spiele ja immer noch Baba Is You. Und ich werde mir das auf alle Fälle reinziehen. Apropos, spielt irgendwer von euch Animal Crossing? Luzi spielt Animal Crossing sehr intensiv. Das ist schon sinnvoll, dass ich das gar nicht erst anfasse, oder? Naja, also sagen wir mal so, wenn du solche Spiele, also so große Anführungszeichen Farmville-Likes sozusagen, wenn die dich mitnehmen und begeistern und süchtig machen, dann ist Animal Crossing das Spiel für dich beziehungsweise nicht. Naja, ich habe aus dem Grund noch nie eins angefasst, auch Farmville nicht und Heyday nicht. Es gibt für mich halt zwei Fälle. Der eine Fall ist, ich mag's nicht. Dann habe ich das Geld rausgeworfen. Der andere Fall ist, ich mag's und spiele es nur noch, das ist auch nicht gut. Ja. Also glaube ich, ist also es ganz sinnvoll, da Abstand zu halten. Oder? Also es ist potenziell was dir sehr viel Raum gibt, Eskapismus zu betreiben. Dann lasse ich die Finger davon. Ich habe ja auch solche Trends wie Magic und Yu-Gi-Oh! Und Pokémon weiträumig umschifft. Interessante Querverbindung, aber ja, okay. Oder World of Warcraft. Naja, das sind halt so diese Zeitversenke-Dinger, die alle gemacht haben, wo ich gesagt habe, nee, lieber nicht. Ja. Genau, Zeitversenken kann man auch in Podcasts. Oh ja. Und da habe ich auch eine Empfehlung, und zwar Humans Who Make Games. Das ist ein Podcast von Adam Conover. Adam Conover kenne ich von The Old English. Das war so eine Comedy-Truppe, die zu Zeiten, wo es noch keinen YouTube gab, Internetvideos gemacht haben. Mhm. Und man kennt ihn auch von Adam Ruins Everything, die Fernsehserie / Podcast. Oder BoJack Horseman. Mhm. Genau, also untriebiger Kerl, spielt auch viel und macht sein... Spielt er da in BoJack Horseman? Das weiß ich gar nicht. Ich kenne BoJack Horseman nur vom Namen. Ich werde das in Erfahrung bringen. Dann musst du gucken. Ist gut. Ist jetzt komplett. Kann man durchgucken. Ja. Ah ja. Genau, und der hat letztes Jahr einen Podcast gestartet mit Spieleentwicklern. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal erwähnt. Cyan ist da dabei, also die Myst-Macher. Und jetzt ist die zweite Staffel gestartet mit Outer Wilds und einem Interview über Outer Wilds, sehr hörenswert, mit Alex Beecham von Möbius, die Möbius-Entwickler. Für alle, die sich jetzt wundern, wen Adam Conover bei BoJack Horseman spricht, unter anderem neben vielen anderen kleinen Rollen den Ryan Seacrest-Type. Sag mir jetzt gar nichts. Und den Taubenreporter. Mhm. Schön. Gut, soweit zum Konsum für diese Woche. Wir haben noch was für den Nachklapp, und da geht es um unser Lieblingsthema Ghibli. Ja. Jetzt, nachdem wir das G schon gemeistert haben, schaffst du es noch? Es ist auch okay, wenn wir Ghibli sagen. Es geht um die tollen Zeichentrickfilme, und da gibt es ein Update. Ja, das erste Update ist ein reales Update. Netflix hat jetzt nochmal einen Batch dazu genommen. Ich glaube, jetzt sind alle drin, die drin sein werden. Yes. Wenn ich das richtig sehe. Und ich habe tatsächlich geschafft, mehrere noch zu schauen. Mhm. Unter anderem Only Yesterday. Also ich schaue sie ja mehr oder weniger chronologisch, wobei ich jetzt bei dem Marder-Film mittendrin ausgestiegen bin und gedacht habe, ich schaue jetzt einen der interessanten an. Der ist an, komisch. Nämlich der ist sehr komisch, da muss man durchhalten. Und schaue mir gerade Prinzessin Mononoke an. Oh, nice. Prinzessin Mononoke ist in den Top 3. Genau, deswegen, der Marder-Film hat mich irgendwie so genervt, dass ich da was Schöneres noch zwischen. Das ist einfach super trashig. Wollte. Ich habe den vor dem Marder-Film gesehen, der war relativ kurz. Da geht es um so eine Liebesgeschichte. Wie hieß der denn? Ocean Waters? Irgendwie so. Ocean Waves. Und es geht irgendwie überhaupt nicht um Ocean im Film. Hab ihn noch nicht gesehen. Der ist halt einer der realistischeren Filme. Also da gibt es keine Fantasy-Elemente. Und ich habe Porco Rosso gesehen. Übrigens im und kann da gleich ein großes Erratum hier ein Podcast-Erratum machen. Ja, aber kurz nochmal, Tobi. Kurz bevor du das machst, falls sich jemand wie ich jetzt wundert, was denn der Marder-Film ist, es geht um Pompoko. Genau, aber da, ja, da es so viele Filme gibt, die mit O-O-Os sind, verwechselt werden ja auch leicht mit dem anderen. Ja, nein, das sind Marderhunde. Also genau, Marderhunde. Korrigiere mich. Also, ich habe Porco Rosso gesehen. Porco Rosso, das ist der Film mit dem Schwein, mit dem fliegenden Schwein, also dem Flugzeugschwein. Und du hast gesagt, der Film ist so komisch, weil da sind lauter Menschen und ein Schwein und keiner thematisiert, dass er ein Schwein ist. Und dann habe ich in den Film reingeguckt und die ganze Zeit geht es darum, dass er ein Schwein ist. Echt? Aber das stimmt natürlich nicht. Es wird 3-4 Mal erwähnt. Allerdings geht der Film schon ein bisschen um die Frage, warum ist er ein Schwein? Und das ist ja eher allegorisch. Irgendwo habe ich gelesen, er ist lieber zum Schwein geworden, weil er sich so vor den Menschen geekelt hat, wie die drauf sind. In der deutschen Übersetzung wird... That went over my head. Ja, das Problem ist, in der deutschen Übersetzung wird gesagt, ich bin verflucht. Deswegen, das ist ein bisschen seltsam, weil dann wartest du den ganzen Film über, dass der Fluch gebrochen wird. Tust du natürlich nicht, weil du weißt, es ist ein Ghibli-Film. Und da werden eh nie die Konventionen eingehalten, die wir im Westen kennen. Was so angenehm ist, also ich kann es immer nur wieder sagen, es ist so angenehm, dass diese Filme halt genau das nicht machen, wo du immer Angst hast, oh Gott, jetzt wird genau das und das passieren. Mhm. Ja. Genau, ich glaube, ich bin jetzt so bei der Hälfte, ne, von dem ganzen Werk, und jetzt langsam kommt auch der Schmerz, dass sie schon seit 4 Jahren keinen Film mehr gemacht haben. Oder 5 oder 6. Er ist ja. Hat jemand von euch die Ronja Räubertochter-Serie gesehen? War die gut? Ich habe die angefangen, weil ich wissen wollte, ob ich die mit meiner 6-jährigen Tochter gucken kann. Die Antwort war, nein, wart noch ein Jahr. Und jetzt werde ich demnächst mal mit meiner 7-jährigen Tochter das anfangen. Ich bin bis jetzt begeistert. Ah ja, weil die soll ja 3D sein. 5 oder? Folgen gesehen. Ja, die ist so, ja, halt so dieses, weißt schon, dieses Cell-Shaded 3D, was die neueren Ghibli auch sind. Was ich gerade noch sagen wollte in Sachen, sie haben schon seit 4 Jahren keinen Film gemacht. Er ist ja Anfang letzten Jahres wieder aus dem Retirement zurückgekommen, mal wieder. Jetzt allerdings auch in Sachen Corona ist das Studio Ghibli geschlossen und auch das Ghibli Museum ist zu. Insofern. Damit. Ach ja. Jetzt, ich wollte noch eine Sache erwähnen. Howl's Moving Castle ist auch ein ganz sehr geliebter Film von mir. Ja. Auch wenn er in den letzten 10 Minuten irgendwie 5 Abbiegungen nimmt, die weder vorhersehbar sind, noch der Story was bringen. Aber er ist einfach ein toller Film auch. Ja, ja, also es gibt schon sehr viele gute. Ja. Und was ich interessant finde, ist, die meisten basieren auf irgendwelchen literarischen Werken oder Comics oder so. Also es gibt ganz wenig so nur für den Film geschriebene Sachen. Witzig, das wusste ich überhaupt nicht. Ich wusste, dass Arietti eine Romanvorlage hat, die Borger, aber dass die anderen... Ja, viele andere auch. Es gibt ja den Earthsea... Film. Ich weiß gar nicht, ob der offiziell ein Ghibli-Film ist. Das ist, ja, der ist in dem February Drop. Ja, das gewesen. Ist ja auch eine literarische Vorlage, zum Beispiel. Aha. Ach, stimmt, Earthsea war doch, ist das Ursula Le Guin? Oh ja. Die kann man auch nicht mehr lesen, weil die so problematisch war. Aber das andere Geschichte. Nun ja, nun denn. Unproblematisch sind auf jeden Fall die Ghibli-Filme. Die könnt ihr auf Netflix gucken, jetzt alle. Und wir empfehlen das. es ist einfach auch gut zum Abschalten und mal woanders sein. Ja. Etwas, was im Moment hier durchaus man gerne möchte. Ich möchte zum Abschluss noch einmal das Schwein zitieren. Okay. Tobenai butawa tadano butada. Ich und Marcel lachen aus unterschiedlichen Gründen. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit uns, wenn es nicht wirklich jede Woche klappt. Es ist einfach momentan ein bisschen schwieriger in jeglicher also, Hinsicht. Das Problem, Martin, ist, die nächste Folge ist die 404. Ja. Ich hoffe, ihr findet uns wieder. Auslassen. Zur 404. Bis dahin allerdings Servus und Baba. Baba. What's got a summer? Yeah, Ponya, ponya, ponya, sakana no go. Are you me kara, kara, tetita? Ponya, ponya, ponya, fukura.